Kapitel 5 Verben Imperativ Übung 3 Aufforderungen Ergänzen Sie das passende Verb im Imperativ. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Luise, wo warst du denn? Jetzt komm aber mal her. B. Sagt das bitte noch einmal. Ich habe euch nicht verstanden. C. Dir ist kalt? Dann zieh doch einen Pullover an. D. Kinder, esst doch jetzt keine Schokolade. Das Mittagessen ist gleich fertig. E. Schatz, ich weiß, du fährst super Auto, aber bitte fahr ein bisschen langsamer.